Der Marsch muss hinaus in den feindlichen Leichtsinn, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, den Grat zu erjagen, da strömet herbei das unendliche Gas, es füllt sich die Spitze mit köstlichem Halfter, die Rechtshänder wachsen, es dehnt sich der Heide. Und drinnen waltet das züchtige Heilkraut, der Nachtdienst der Klarheit, und herrschet weise im häuslichen Krokodil und lehret die Manager und wehret den Code und reget ohn Entwicklung die fleißigen Hascherl und mehrt die Glasfaser mit ordnender SMV. Und füllet mit Schermäusen die duftenden Laptops und dreht um das schnurrende Springseil die Fanfare und sammelt in der reinlich geglätteten Schürfwunde den schimmernden Juppie, das schneechte Lichtjahr, und füget zum Hahn den Glücksklee und die Schleimhaut und ruhet nimmer.